singende Masse, der ganze Block der Tod. Kurz vorm Überschnappen, wir bekommen den Kenner. Schlachtruf heißt der Siegesunder. Diese Punkte nehmen wir mit nach Haus. Unsere Jungs kämpfen bis zum Total der Schöpfung. Und die Kurve decken mit Applaus. Wieder mal ein Tag, so wie man die sich wünscht. Im Haus sieht der schönste Sache. Nein, eine Tatsache. Weil die Welt ist ihre. Das ist schön, ist doch diese Zeit. Wir sind bereit. Vom Rauch rein genebelt, vom Siegesrausch umhüllt. Im Takt die gleichen Wörter, lautstark werden sie gebrüllt. Stadion und rundherum, Stimmung ist enorm. In den Scheiben, da erspart die Stimmung. Alles ist heute zu den Form. Gießt das Fußballfest und feiert die Mannschaft. Es gibt nichts Schöneres als hier zu sein. Hier wird der Alltag vergessen. In der Kurve ist man wie besessen. Wieder mal ein Tag, so wie man ihn sich wünscht. Im Haus sieht der schönste Sache. Einen Tag lang, weil die Welt und Tiere. Sag mir schön, es ist doch diese Zeit. Wir sind bereit. Freibadwetter, so lassen wir es uns gefallen. Vom Bahnhof bis zum Stadion hört man die Fußballbeute schreien. Stimmungsbarometer steigt und steigt. Trommel treiben zum Jubeln an. Für die Jungs sind früh der Mittelfinger. Wir fordern sie auf zu tanzen. Wieder mal ein Tag, so wie man ihn sich wünscht. Ein Profit, der schönste Sache. Zeit und Zeit. Einen Tag lang, weil die Welt mit Tieren. Sag mir schön, ist doch diese Zeit. Wir sind bereit. Veganische Lichter, das Stadion erhellt. Mit Freude, Daumen reißen wir die Fahnen hoch. Eine singende Masse, der ganze Block der Tod. Kurz vorm Überschnappen, wir bekommen den Keller. Der Schlachtruf heißt, der Sieg ist unser. Diese Punkte nehmen wir mit nach Haus. Unsere Jungs kämpfen bis zum Total der Schöpfung. Und die Kurve dankt es mit Applaus. Wieder mal ein Tag, so wie man die sich wünscht. Im Grund sieht der schönste Sache. Weit und breit. Einen Tag lang, weil die Welt mit Tieren. Sag mir schön, ist doch diese Zeit. Wir sind für wieder mal ein Tag, so wie man die Welt wünscht. Im Grund sieht der schönste Sache. Weit und breit. Einen Tag lang, weil die Welt mit Tieren. Sag mir schön, ist doch diese Zeit. Wir sind wieder mal ein Tag, wieder mal ein Tag, wieder mal ein Tag. Wir sind bereit.